Encore cassé, immer noch zerbrochen, der Chansonnier Thomas Fersen. 8.18 Uhr ist es, Sie hören Deutschlandradio Kultur, Studio 9. Wir sprechen jetzt über eine besondere First Lady, eine bemerkenswerte Frau an der Seite eines ehemaligen Präsidenten. Aber nein, wir reden nicht von Michelle, auch wenn das bestimmt ein Vergnügen wäre, ihr Leben im Kino zu sehen. Warten wir noch mal ein bisschen. Wir reden von Jacqueline Kennedy, von Jackie. Anke Lewicke, guten Morgen. Guten Morgen. Ein Film über die First Lady, aber es ist keiner mit dem Anspruch, ihr Leben zu erzählen. Nein, es geht wirklich um eine gewisse Phase und interessanterweise geht es eben gerade um die Entstehung von Bildern. Also der Film spielt im Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und inszenierter Wirklichkeit. Und Jackie war vielleicht die erste First Lady, die wusste, sie tritt da eine Rolle an und diese Rolle wollte sie gestalten und damit auch das Image des Präsidenten Paares. Und wir lernen sie in dem Film kennen, eine Woche nach dem Attentat. Sie bestellt einen Journalisten ins Haus und sagt, sie möchte ihre Wahrheit jetzt erzählen. Ihre Wahrheit von der also von dem Attentat, wie sie das alles erlebt hat. Das ist einmal der erzählerische Rahmen. Da lernen wir eine sehr selbstbewusste Jackie kennen, einen Kontrollfreak, die immer mit tiefer Stimme spricht. Dann gibt es einen weiteren roten Faden. Und zwar hat Jackie Kennedy tatsächlich für CBS eine Führung durch das Weiße Haus gemacht. Das haben damals 50 Millionen Zuschauer geguckt. Das wird in diesem Film nachgestellt. Da lernen wir die öffentliche Jackie kennen. Dann hat sie eine ganz hohe Stimme. Dann ist sie ganz schüchtern. Und genau dazwischen spielt eben immer dieser Film. Was ist Wirklichkeit? Was ist Wahrheit? Was ist Inszenierung? Aber wenn ich diesen Drang nach Inszenierung daraus höre, Control Freak, eine Frau, die mit der Presse gearbeitet als erste First Lady. Ist das eine sympathische Person, diese Jackie, wie sie in dem Film dargestellt wird? Ja, das ist trotzdem eine sympathische Person, weil man ja zum Beispiel auch mitbekommt, dass sie ins Weiße Haus, sie wollte ja die Geschichtlichkeit wiedergeben. Sie hat ja die ganzen Möbel vorheriger Präsidenten da wieder reingeholt. Also sie hatte auch schon ein Gesichtsbewusstsein. Und wir lernen natürlich auch eine Frau dann kennen, die natürlich total verstört ist, die das Image wiedergewinnen muss. Und da ist es eben auch ganz interessant, dass der Film, auch wenn sie nicht für eine Kamera spricht, weil ganz viel Fernsehkameras spielen natürlich auch eine Rolle, sie immer wieder Spiegelsituationen sucht. Also man sieht sie dann in der Air Force One Stunden nach dem Attentat und dann hat sie noch Blut im Gesicht, das wischt sie sich weg und dabei schaut sie sich an, da merkt man schon, wie sie sich jetzt als Witwe neu erfindet. Und auch wenn es darum geht, in dem Gespräch mit dem Journalisten, sie wollte einfach diesen großen öffentlichen Trauerzug. Es gab viele Diskussionen natürlich mit dem Sicherheitsbeamten, kann man das machen? Aber sie hat es dann durchgesetzt und dieses Bild, wenn sie da als Witwe schwarz mit Schleier steht, die Kinder an der Hand und das Kapitol die Treppe runtergeht, das ist ja auch ein ikonisches Bild. Und genau um diese Entstehung von solchen Bildern dreht sich der Film. Natalie Portman ist Jackie, das ist die Schauspielerin, die sie spielt. Eine gute, eine überzeugende Besetzung? Ja, ist ja auch für den Oscar nominiert. Ich finde das ganz toll, weil das alles so fließende Übergänge sind. Also man spürt einfach, dass sie diese ganz vielen Rollen unheimlich verinnerlicht hat, dass sie gar nicht mehr selbst weiß, wann ist sie jetzt die öffentliche Jackie, wann ist sie die halböffentliche und wann ist sie die private. Also das macht sie wirklich sehr, sehr gut und sehr präzise. Kommen wir zu einem anderen Film, der heute anläuft in den deutschen Kinos. Mel Gibson, jahrelang ja sowas wie die Persona non grata in Hollywood nach seinem Ausflug ins Superchristliche und anderen Absurditäten. Er hat jetzt einen Kriegsfilm vorgelegt, Hawks on Ridge, oder soll ich besser sagen Antikriegsfilm? Ja, da streiten sich ja die Gemüter rum. Also das Ganze spielt in den 1940er Jahren, das geht in Virginia los. Wir lernen Desmond Doss kennen, er ist ein überzeugter Pazifist. Er hatte mal einen Vorfall mit seinem gewalttätigen Vater, der seine Mutter schlagen wollte und dann ist er mit der Waffe, hat er den Vater eben wieder ruhig bekommen und er ist aber Christ und seitdem hat er sich geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, aber er ist trotzdem Patriot, er meldet sich freiwillig, aber er will nur als Sanitäter arbeiten. Und wir sehen, wie er das bei der Ausbildung zunächst durchsetzt und dann in Okinawa. Und tatsächlich ist es er, der nie eine Waffe in die Hand nimmt, der dann unheimlich viele Menschenleben retten wird auf dem Schlachtfeld. Was sieht man da? Das Dilemma eines Pazifisten, der versucht, seinem Land zu dienen? Ja, vor allen Dingen sieht man eine Heiligsprechung, würde ich mal sagen. Also wenn ich die ganzen Kritiken jetzt durchlese, dann heißt es ja, man sieht ein schockierendes Gemetzel mit einer frommen Botschaft. Man sieht, wie Schädel gespaltet werden und trotzdem gehen einem die Herzen auf. Und ich frage mich, ob dieser Film wirklich diese schockierenden Schlachtszenen braucht. Die werden dann ja doch nur einfach mit Soldat Ryan verglichen und gesagt, Spielberg hat das so realistisch gemacht, hier wird es vielleicht noch mal besser gemacht, aber da geht mir eigentlich Desmond Doss immer unter. Das ist so ein stiller Held gewesen und warum muss er jetzt als Erlöser ständig vom Kino zelebriert werden? Immer im Gegenlicht und dann auch immer dann im Schlachtfeld, lieber Gott, lass mich noch einen retten, und dann geht er mit so dramatischer Musik da rein und man hat trotzdem nie seine Perspektive, man ist immer in der Totalen. Also ich hätte mir wirklich einen weniger lauten Film für diesen sehr stillen Helden gewünscht. Für alle die nur einmal Zeit haben, in dieser Woche ins Kino zu gehen, ist also die Empfehlung klar. Lieber Jackie statt Hawksaw Ridge. Anke Lewicke, vielen Dank. Zu Jackie noch der eine Hinweis heute in Studio 9 am Mittag. Da haben wir Andreas Kötzing zu Gast, den Historiker, der sich viel mit dem Bild der Kennedys gerade um das Attentat herum beschäftigt hat und der auch noch mal schaut, wie historisch genau ist es eigentlich, was wir da alles sehen. 8.23 Uhr ist es. Gehe mit Gott. Das hätte Mel Gibson nicht schöner sagen können als diese Band aus Belgien. War ja con Dios, Helden der 80er und frühen 90er. Zum Beispiel mit diesem Titel. Heading for your all.